So genau war es nicht, das Räuberleben in Deutschland um 1800. Zwischen 10% und 15% der Bevölkerung in den deutschen Staaten, Deutschland als Ganzes war noch nicht erfunden, lebte ohne festen Wohnsitz. Hausierer, Bettler, Schausteller, Deserteure, Krüppel, Tagelöhner, Arbeitslose, Zigeuner und Gauner. Sie hatten damals kaum eine ehrliche Chance, nach oben zu kommen, unten aber, auf der Straße, war man schnell. Es war die Zeit zwischen der Französischen Revolution und dem Wiener Kongress. Eine Zeit unzähliger Kriege, Missernten und Seuchen, geprägt von Rechtsunsicherheit und wirtschaftlicher Not. Gut, es war auch die Zeit eines Goethe, eines Schiller, eines Beethoven. Aber die Zeitgenossen nannten diese Jahrzehnte nicht Klassik, sondern die Räuber- und Franzosenzeit. Überall in Europa wurde rücksichtslos und nicht nur von den Kaisern, Königen und Feldherren überfallen, geraubt, geplündert und gemordet. Auf Befehl und in Uniform oder auch ganz ohne beides. Die meistens gerade neu etablierten Regime, es waren nach 1803 immerhin nur noch 34 statt der 314 davor, sie wehrten sich nach altem Brauch oder nach neuem napoleonischem Recht. Die Unterschiede waren letztlich unerheblich, aber sichtbar. Die moderne französische Tötungsmaschine stand in Konkurrenz zur altdeutschen Handarbeit mit Beil und Schwert. Aber beides war doch eine sehr hilflose Antwort auf die enorme soziale Not. Das Fallbeil brachte 1803 den Räuber Johann Böckler, den Schinder Hannes, in Mainz um Kopf und Kragen. In Mainz, also links vom Rhein, bei den Franzosen. In Heidelberg, rechts vom Rhein, wurde noch das Schwert geschwungen, als 1812 das noch frische Großherzogtum Baden von Napoleons Gnaden seine Autorität mit sehr viel Pomp und Prunk an einem ziemlich willkürlich aufgebauschten Popanz demonstrierte. Am Manne Friedrich und seinen Räuberfreunden von der Hölzerlipsbande. Unsere historische Reportage vom Blutgericht zu Heidelberg arbeitet mit den originalen Dokumenten und Gerichtsakten der Zeit.